Muy buenos días. Schönen Tag. Bueno. Muchas gracias por recordarme de Maracaibo. Vielen Dank, dass Sie mich an meine Heimatstadt erinnert haben. Como ustedes han visto, está bastante lejos de aquí. So wie Sie gesehen haben, ist das ziemlich weit weg von hier. Es un privilegio para mí en esta oportunidad predicar la palabra del Señor para ustedes. Für mich ist es ein großes Privileg, heute und hier das Wort des Herrn zu Ihnen bringen zu dürfen. Yo quisiera leer en la palabra de Dios y les invito a que busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Ich möchte aus dem Worte Gottes lesen und ich möchte Sie bitten, den Hebräerbrief aufzuschlagen, 12. Kapitel, die Verse 1 und 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Der Herr spricht auf die folgende Weise. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Estamos concluyendo un año y vamos a entrar a otro nuevo. Ein Jahr neigt sich dem Ende zu und wir werden in ein neues Jahr eintreten. Pudiéramos decir que este año que está concluyendo es una carrera que estamos terminando y el año que viene es una carrera que vamos a comenzar. Wir können es auch so ausdrücken, dass das Jahr, das hinter uns liegt, auch ein Lauf, ein Rennen war, das wir abschließen und dass wir in ein neues Rennen, in einen neuen Lauf eintreten werden. En el capítulo 12, el texto que hemos leído nos habla de una carrera. Im Kapitel 12, den Text, den wir jetzt gelesen haben, hören wir von einem Lauf, von einem Kampf, einem Rennen. Yo quisiera hablarle en esta mañana acerca de la carrera cristiana. Und ich möchte heute Morgen mit euch, mit Ihnen über den Kampf, über den Lauf der Christen sprechen, über unseren Lauf. Para ello vamos a considerar cuatro factores importantes. Und dafür werden wir uns vier wichtige Faktoren, vier wichtige Aspekte ansehen. El primer factor tiene que ver con la expectativa o los espectadores. Der erste Faktor, der erste Punkt hat etwas zu tun mit der Erwartung, mit dem, was uns erwartet. Dice el texto, tenemos alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos. Der Text sagt, dass wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Esos son los espectadores. Und wer sind die Zuseher oder wer sind die? Esos son los espectadores, los testigos. Wer sind diese Zeugen? Algunos han dicho que esos testigos es el público o el pueblo que está a nuestro alrededor. Einige haben gesagt, dass diese Zeugen das Publikum sind, das in unserer Umgebung ist, die Leute, die um uns sind. Eso pudiera ser. Das kann sein. Pero yo creo que esos testigos son lo que describe el capítulo 11. Aber ich glaube, der Zeuge ist der, der das Kapitel 11 beschreibt. Capítulo 11, sí. Donde se habla de los héroes de la fe. Wo von den Helden des Glaubens die Sprache ist. Aquellos hombres y mujeres que corrieron y vencieron. Diese Männer und Frauen, die liefen und auch gesiegt haben. Y hoy están en la presencia de Dios. Und heute sind sie in der Gegenwart Gottes. Esos son los espectadores. Das sind die uns diese Wolke von Zeugen. Que están viendo cómo corre usted. Und die zusehen, wie wir laufen. La idea que usó el autor sagrado es tomada de los anfiteatros y estadios donde se realizaban las carreras o juegos olímpicos. Das Bild, das der Schreiber der Heiligen Schrift vor Augen hatte, ist das Amphitryon, sind die Stadien, wo die Wettkämpfer ihre Wettkämpfe hatten. Esos lugares tenían forma circular. Diese Stadien hatten eine ringförmige Form. De tal manera que el que estaba compitiendo para donde mirara, veía personas. Wohin der Wettkämpfer auch immer sah, er hatte Leute vor sich, die ihn ansahen. Para nosotros, lo que estamos corriendo, für uns, die wir laufen, die wir im Wettkampf sind, debería ser una satisfacción, sollte es eine große Befriedigung, eine große Freude sein, tener espectadores, ein Auditorium zu haben, das uns ansieht. Personas que nos observen, Personen, die uns beobachten. Personas que vean nuestra vida, Personen, die unser Leben beobachten. Que aprendan de nuestra conducta. Und die von unserem Verhalten auch etwas lernen. Estamos corriendo una carrera. Wir laufen einen Wettlauf. Wir haben einen Wettkampf. Debemos hacerlo. Wir müssen das machen. Tomando en cuenta que nos están viendo, que nos están observando. Und uns muss immer bewusst sein, dass wir beobachtet werden. El segundo factor importante que vemos en la carrera del cristiano. Der zweite wichtige Faktor, der zweite wichtige Punkt, der wir im Lauf, im Leben des Christen sehen. Tiene que ver con la preparación. Hat etwas mit der Vorbereitung zu tun. El texto dice. Der Text sagt. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Legen wir den alten Menschen und die Sünde ab, die uns bedrängen. Eso tiene que ver con la preparación. Und das hat etwas mit Vorbereitung, mit Übung zu tun. En los tiempos antiguos, in den alten Zeiten, el atleta se sometía a rigurosa preparación. Unterwarfen sich die Athleten einer strengen Diät, einer strengen Vorbereitung. Por ejemplo, zum Beispiel, los griegos reducían su peso con dietas especiales. Die Griechen reduzierten ihr Gewicht, hielten ihr Gewicht mit einer strengen und speziellen Diät. Hacían ejercicios especiales. Sie hatten spezielle Übungen. Se quitaban sus mantos y túnicas. Und sie legten ihre Überkleider und Tunikas ab. Para obtener un mayor rendimiento. Um eine bessere Effizienz zu erzielen. Um besser zu sein. En su disciplina. In ihrem Bereich, in ihrer Disziplin. Para el cristiano. Für den Christen. Que está corriendo. Der im Wettkampf steht. Despojarse significa. Bedeutet es, wenn wir etwas ablegen. Dieses Ablegen bedeutet. Desembarazarse de todo lo malo. Dass wir alles Böse ablegen. El apóstol Pablo. Der Apostel Paulus. Escribe a los Efesios en el capítulo 4. Schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4. Versículo 22 al 29. Im Epheserbrief Kapitel 4, Verse 22 bis 29. La siguiente manera. Auf die folgende Weise. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn. Y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Por eso, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, denn jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ni deis lugar al diablo. Und gebt nicht Raum dem Teufel. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Wer gestohlen hatte, stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Esa es la preparación del cristiano. Das ist die Vorbereitung des Christen. Eso significa despojarse. Das heißt es, sich die Sünde ablegen, das Böse ablegen. Si queremos hacer una buena carrera y obtener la victoria, wenn wir ein gutes Rennen laufen wollen und den Sieg davontragen wollen, debemos cumplir este requisito. Müssen wir das erfüllen und tun. El tercer factor, der dritte Faktor, der dritte Punkt en la carrera cristiana, im christlichen Lauf es la perseverancia. Ist die Ausdauer. Dice el texto, der Text sagt, y corramos con paciencia. Und laufen wir mit Geduld. Debemos correr con paciencia, porque eso significa o nos ayuda a perseverar en nuestra carrera. Wir müssen mit Geduld in den laufen, denn das bedeutet, dass uns das hilft, dass wir auch aushalten werden. Es verdad que la vida cristiana implica esfuerzo, preocupación permanente. Das christliche Leben, das Leben des Christen bedeutet somit ständiges Konzentrieren, Sorgen und Anstrengen. Pero debemos correr sin detenernos, con paciencia. Aber wir müssen laufen, ohne stehen zu bleiben, und das mit Geduld. En los tiempos antiguos, las carreras olímpicas se caracterizaban por una pista, una meta y una corona. In den olympischen Läufen waren diese Läufe waren bestimmt durch eine Laufbahn, durch ein Ziel und durch eine Krone. La pista podría ser la fe. Die Laufbahn, das kann der Glaube sein. Efesios capítulo 4 dice. Im Epheserbrief, viertes Kapitel, Vers 5, lesen wir. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe. Ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allem. Ich habe den Wert zu viel gelesen. Si no debíamos de esa pista, que es la fe, wenn wir von dieser Piste abkommen, die der Glaube ist, vamos a fracasar. Werden wir scheitern. No llegaremos nunca a la meta. Dann kommen wir niemals ins Ziel. Pero la idea nuestra es, aber unsere Idee ist es, llegar a la meta. Dass wir ins Ziel kommen. La meta es el Señor Jesucristo. Das Ziel ist Jesus selbst. Dice el texto que hemos leído, der Text, den wir bereits gelesen haben, Hebräer, sagt, puesto los ojos en Jesús. Richten wir unsere Augen auf Jesus. Él es la meta. Er ist das Ziel. Cuando quitamos los ojos de Jesús, wenn wir unsere Augen auf Jesus richten, nos vamos a desviar. Werden wir nicht vom Weg abkommen. Vamos a fracasar. Wenn wir das tun, dann werden wir scheitern. Ustedes recuerdan la historia de Pedro. Erinnern Sie sich, denken Sie an die Geschichte mit Petrus. Cuando el Señor caminaba sobre el mar, als der Herr über das Wasser ging, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya, que yo pueda caminar. Sagte Petrus zu ihm, Herr, wenn du es bist, so sagen wir, ich soll zu dir kommen. El Señor le dijo, ven. Der Herr sagte, komm. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las olas. Petrus stieg aus dem Boot und ging über die Wellen. Mientras tenía la mirada puesta en el Señor. Er ging, solange er die Augen fix auf Jesus gerichtet hatte. Cuando vio dónde estaba parado, el problema que se le presentaba comenzó a hundirse. Als er sah, wo er war und als er nach unten schaute, da bekam er Probleme und er begann zu sinken. ¿Por qué? Warum? Porque quitó la mirada del Señor. Weil er die Augen nicht mehr auf Jesus gerichtet hatte. Hermanos, Brüder, Schwestern, no importa cuál sea su problema, donde usted esté pisando, qué puede estar soportando. Es ist nicht das Thema, es ist nicht wichtig, was euer Problem ist, wo ihr Schwierigkeiten habt. Mientras usted tenga su mirada puesta en Jesucristo, das ist so lange nicht wichtig, solange ihr euren Blick fest auf Jesus gerichtet habt. Usted va a caminar sobre todos los problemas y lo va a vencer. Und solange ihr das tut, werdet auch ihr auf dem Wasser gehen und werdet eure Probleme lösen. Pero cuando usted quite la mirada de Cristo, aber wenn ihr euren Blick abwendet von Jesus, los problemas lo van a vencer a usted. Werden die Probleme euch besiegen. Debemos correr con la mirada puesta en la meta, al cual es Jesucristo. Wir müssen laufen mit dem Blick fest auf das Ziel gerichtet. Das ist Jesus. Yo dije que para los griegos habían tres cosas: una pista, una meta y una corona. Ich habe gesagt, für die Griechen gab es drei Dinge: die Laufbahn, das Ziel und die Krone. La corona es para el vencedor. Die Krone, die ist für den Sieger. 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 dice. 1. Korinther 9 Vers 24 sagt. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero no uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Wisst ihr nicht, dass die, die in die Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Hemos considerado tres factores en cuanto a la carrera cristiana. Wir haben uns drei Faktoren bezüglich des Laufes des im christlichen Leben angeschaut. El cuarto factor es der vierte Faktor, la concentración. Die Konzentration. La Biblia dice, die Schrift sagt, puesto los ojos en Jesús. Die Augen auf den Herrn Jesus gerichtet. Concentrarse en Jesús. Konzentrieren wir uns auf Jesus. Pensar en Jesús. Denken wir an Jesus. Ese es el secreto. Das ist das Geheimnis. Para lograr la victoria en la carrera cristiana. Um den Erfolg im Lauf zu erzielen. ¿Por qué debemos poner los ojos en Jesús? Warum müssen wir die Augen auf Jesus richten? Porque él es nuestro ejemplo. Weil er unser Vorbild ist. Cuando yo quito los ojos de Jesús y lo pongo en una persona como ejemplo, fracaso. Wenn ich meine Augen weggebe, wenn ich nicht mehr auf Jesus sehe und auf eine andere Person schaue, dann werde ich scheitern. Pero cuando pongo los ojos en Jesús, aber wenn ich meine Augen auf Jesus richte, voy de victoria en victoria. Werde ich von Sieg zu Sieg laufen. ¿Por qué debemos poner los ojos en Jesús? Warum sollen wir unsere Augen auf Jesus richten? Porque él es nuestro compañero de ruta. Weil er unser Wegbegleiter ist. Er hat dicho que no nos dejará nunca. Er hat gesagt, dass er uns niemals im Stich lassen wird. Y en cualquier circunstancia, und in jedem Umstand, in jeder Begebenheit, el Señor está con nosotros. Ist der Herr mit uns. Estamos en una carrera. Wir sind in einem Wettlauf, in einem Wettkampf. Hay factores que debemos considerar. Es gibt Faktoren, es gibt Dinge, die wir berücksichtigen, beachten müssen. Los espectadores o los que nos están mirando, die Zuschauer oder die uns beobachten. La preparación, die Vorbereitung. La perseverancia, die Ausdauer. Y la concentración. Und die Konzentration. Yo no sé si cuando usted comenzó en enero del año 2007 pensó en una carrera. Y fijó propósito. Wir wissen nicht, was das neue Jahr, wenn wir dieses Jahr abschließen und das neue Jahr beginnen, was es für uns bringen wird. Usted puede decir si lo logró o no. Sie können sagen ja, ob ich es erreichen werde oder nicht. Pero no importa. Aber das ist nicht so wichtig. Vamos a comenzar una nueva carrera este próximo año. Wir werden im neuen Jahr einen neuen Lauf beginnen. Vamos a fijar meta. Wir werden das Ziel ins Auge fassen. Vamos a poner nuevos propósitos. Wir werden neue Vorhaben haben. Vamos a hacer nuevos planes. Wir werden neue Pläne machen. Tengo entendido. Ich habe es verstanden. Que el Pastor Rob. Das ist Pastor Rob. Tiene grandes planes para ustedes y para la iglesia. Für Sie und für die Gemeinde große Pläne hat. Buenas metas. Gute, schöne Ziele. Él está corriendo. Él está en una carrera. Er läuft. Er ist in der Rennbahn. Pero no hay que dejarlo solo. Aber man darf ihn nicht alleine lassen. Necesita ayuda. Er braucht Hilfe. Porque de lo contrario se cansa. Weil sonst würde er sehr rasch ermüden. En mi país, y no sé si aquí, in meinem Land, und ich weiß nicht, wie es hier ist, cuando un atleta va corriendo, wenn ein Athlet läuft, alguien a su lado va para darle un poquito de agua. Dann gibt es jemanden, der ihm wieder Wasser gibt. Para darle lo necesario para que llegue a la meta. Der ihm das Nötige gibt vom Rande der Piste aus, damit er ans Ziel kommt. Él necesita ese alguien. Und er braucht diesen jemand, que le ayude, die ihm helfen, para lograr lo que se ha propuesto. damit das erreicht wird, was ihr vorhabt. Y cuando todo se haya logrado, hermanos míos, und wenn alles erreicht ist, liebe Brüder, liebe Schwestern, pudiéramos decir como el apóstol Pablo, können wir es so sagen, wie es Apostel Paulus gesagt hat. He peleado la buena batalla. Ich habe den guten Kampf gekämpft. He acabado la carrera. Ich habe den Lauf vollendet. He guardado la fe. Ich habe den Glauben behalten. Por lo demás, me está guardada. Und alles Übrige, was ich ertragen muss, la corona de justicia, werde ich die Krone der Gerechtigkeit davontragen, que me dará el Señor juez justo en aquel día, die der Herr uns el Señor geben, justo en aquel día, die der Herr dem Gerechten geben wird. No solo a mí, nicht nur ich, sino a todos los que aman su venida, sondern alle, die dieser Art lieben. En el cielo hay una corona para todos. Im Himmel gibt es für jeden eine Krone. Debemos correr. Aber wir müssen laufen. Para alcanzarla. Um diese Krone zu erreichen. Pero debemos hacerlo como dice el texto. Aber wir müssen es tun, so wie es der Text uns sagt. Con paciencia. Mit Geduld. Puesto los ojos en Jesús. Die Augen auf Jesus gerichtet. Que el Señor les bendiga. Der Herr möge euch segnen. Y feliz año nuevo. Und fröhliches neues Jahr. Amen. Amen. That was a good word, huh, from the Lord? Das war ein gutes Wort vom Herrn. What's going to happen by next year? Was wird nächstes Jahr geschehen? How many people were never with us upstairs in the old chapel? Can you raise your hand? Wie viele Leute waren noch nie mit uns oben, you were never als wir die Gemeindehalle you were oben never hatten? There. Anyone else never there? Okay, they were never there. Okay, someday. Eines Tages. Most of the people that will be in the service will have never been up there. Werden die meisten Leute, die in unserem Gottesdienst sind, noch nie oben gewesen sein? That was 6 months ago. Vor 6 Monaten waren wir noch dort. And as we heard this morning. Und wie wir jetzt heute früh gehört haben. We have a race to run. Wir haben da einen Lauf zu laufen. And that race involves reaching this world. Und diesen Lauf schließt ein, dass wir auch diese Welt erreichen. When I put my head on the pillow every night, so many things go through my mind. Wenn ich da meinen Kopf auf meinen Kopfkissen lege, da gehen mir so viele Sachen durch den Kopf. I think about poor people. Ich denke an arme Leute. Who are starving every day. Die jeden Tag hungern. And what our church can eventually do to really impact some place in the world. Und was unsere Gemeinde wirklich tun könnte, um einmal Orte in der Welt wirklich stark zu beeinflussen. I think of countries around the world. Ich denke an Länder in der ganzen Welt. Places where no one has gone. An Orte, wo noch niemand hingegangen ist. Where some of our young people will go as missionaries. Wo einige von unseren jungen Leuten als Missionare hingehen werden. Within the next 10 years, innerhalb der nächsten 10 Jahre, our church should be like a beehive. Sollte unsere Gemeinde sein wie ein Bienenstock. Like an aircraft carrier. Wie ein Flugzeugträger. People coming in, people going out. Die Leute kommen hinein, sie kommen auch wieder raus. Testimonies from different parts of the world. Zeugnisse aus allen Ländern, aus allen Teilen der Welt. And that we really know the world well. Und dass wir die Welt wirklich gut kennen. We know the countries of South America and dass wir die Länder Südamerikas Southeast Asia and auch Südostasien. And we're praying. Und wir beten. Because once we get on the other side, denn wenn wir einmal auf die andere Seite gehen, there's no coming back. Dann können wir nicht zurückgehen. There's one chance. Da gibt es nur eine Chance. Like we heard this morning, these heroes of the faith of Hebrews 11. Wir haben heute gehört von den Helden des Glaubens in Hebräer 11. They are watching. They are witnesses. Sie sind Zeugen, sie schauen zu. They are watching our lives. Sie schauen unser Leben and an. If we could hear their voices, they would say, go, go, go. Wenn wir ihre Stimmen hören könnten, würden sie schreien und rufen, los, los, los, weiter. Don't be afraid. Hab keine Angst. Think big. Hab große Visionen. Embrace the world. Umarmt die Welt. I think when we get on the other side, ich glaube, wenn wir auf die andere Seite kommen, one thing that we're going to regret, eines werden wir dann bedauern, is that we didn't think bigger. Wenn wir nicht groß genug gedacht haben. We're here, we see it all. Wir sind hier, wir sehen es alles. And then immediately in our minds, und sofort in unseren Gedanken, we think of people at work. Denken wir an Leute bei der Arbeit. People at school. Leute in der Schule, neighbors, Nachbarn. And we think, oh, just let me go back for 1 week. Herr, lass mich doch nur zurückgehen für 1 week. Eine Woche, nur für eine Woche. Just one day, if I could go back, please. Wenn ich doch nur zurückgehen könnte. You can't go back. Aber du kannst nicht zurückgehen. We live by faith. Wir leben im Glauben. We live by what we know is true. Wir leben nach dem, von dem wir wissen, was wahr ist. We would have wanted to think bigger. Wir hätten dann größer denken wollen. You know, the devil always attacks vision. Der Teufel, er greift immer die Vision an. Because without a vision, the people will perish. Denn ohne eine Vision werden die Leute umkommen. And the devil, you know, if he can just discourage us from thinking bigger. Wenn er uns nur entmutigen kann, dass wir wirklich größer denken. You know, when I was watching the young people involved in the East, in the Christmas program. Wisst ihr, als ich gesehen habe, wie die Jugendlichen da an diesem Weihnachtsprogramm mitgearbeitet haben. I was standing next to a parent whose daughter was singing. Und ich stand daneben einem Elternteil, deren Tochter einfach sang. And I said, are you proud of your daughter? Ich sagte, bist du nicht stolz über deine Tochter? I said, look at her up there. She's just leading the worship. Schau mal, da steht sie, und sie leitet die Anbetung. And he said, of course I am. Und sagt, natürlich bin ich das. But it's always been in her love for God. Aber es war immer in ihr, diese Liebe für Gott. And I say, but look at the opportunity. And he says, yes, I see it. Aber schau mal die Gelegenheit. Siehst du das? Ja. And the opportunity we can provide for people to run. Und diese Möglichkeiten, die wir geben können, dass Leute laufen. This Easter. Ostern. For people who have never been involved. Menschen, die noch nie irgendwie berührt worden sind, never been on stage, oder die vielleicht noch nie auf der Bühne waren, who have never been working together for a project to reach people, die vielleicht noch nie zusammengearbeitet haben in einem Projekt andere Leute zu erreichen. Let's run. Lass uns laufen. With endurance. Mit Ausdauer. Let's keep the end in mind. Lass uns das Ziel im Auge behalten. Jesus is the end. Jesus ist dieses Ziel. And let's, as we heard this morning, let's be careful. Und wie wir heute auch gehört haben, lasst uns wirklich sorgfältig sein und achtsam. With all those selfish distractions, da gibt es diese selbstsüchtigen Ablenkungen. That are just not what God wants us to do. Und das sind Dinge, von denen Gott nicht möchte, dass wir sie tun. Let's be praying for Easter. Lasst uns beten für Ostern. Even now. Jetzt schon. Let's be praying for Easter and Mother's Day. Lasst uns beten für Ostern und für Muttertag. And the end of the summer. End of the summer, what's Ende that called? Sommer. End of the summer party. Wir werden ein Sommerfest machen. And next Christmas. Und dann nächste Weihnachten. We already have the gospel choir already booked. Wir haben ja diesen Gospelchor bereits gebucht. And they're willing to do 3 services. Und sie sind bereit, 3 Gottesdienste zu machen. And we just think of people. Und wir denken einfach an Leute. God so loves people. Gott liebt die Menschen so sehr. That he gave. So hat er auch gegeben. Maybe you're here this morning, you've never received Jesus into your life. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen. He is there. Er ist da. He died on the cross. Er starb am Kreuz. He shed his blood. Er hat sein Blut vergossen. He rose from the dead. Er ist vom Toten wieder auferstanden. And he's alive today. Und er lebt heute. And if I pray to him, und wenn ich zu ihm bete, and ask him to come into my life, und ihn bitte, dass er in mein Leben hineinkommt, we will experience a miracle. Dann werden wir ein Wunder erleben. He will come in. Er wird hineinkommen. And fill my heart with peace. Und mein Herz füllen mit Frieden. And joy. Und Freude. And love. Und Liebe. Would you pray with me this morning? Würden Sie bitte mit mir beten? God in heaven. Gott im Himmel. I thank you. Ich danke dir. For allowing us to be a part of your purpose. Dass es zulässt, dass wir Teil deine Absichten sind. For sending Jesus to die on a cross. Danke, dass du Jesus gesandt hast, auf dass er am Kreuz stirbt. So that you would give us your righteousness. Auf dass wir deine Gerechtigkeit haben können. As a gift. Als ein Geschenk. That you would see us perfect. Dass du uns dann perfekt sehen kannst. As you see Jesus perfect. So perfekt, wie du Jesus perfekt siehst. You would forgive our sins. Du vergibst all unsere Sünden. And give us the gift of eternal life. Und gibst uns das Geschenk des ewigen Lebens. Maybe there's someone here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. And you'd like to pray. Und du möchtest gerne beten. Very simple prayer. Ein einfaches Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. Give me the gift. Gib mir dieses Geschenk. Of eternal life. Des ewigen Lebens. God, forgive me. Gott, vergib mir. Wash me through Jesus. Wasche mich rein durch Jesus. Cleanse me. Reinige mich. Through his sacrifice. Durch sein Opfer. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Lord, we pray for this year. Herr, wir beten für dieses that Jahr. That we would run as never before. Dass wir so laufen würden, rennen wie nie we zuvor. We would lay aside all the things that hinder us. Dass wir all die Dinge ablegen, die uns behindern. That we would focus, Lord. Und dass wir uns auf dich konzentrieren und ausrichten. On fulfilling your purpose in our lives. Und dass wir uns darauf ausrichten, deine Absichten für unser Leben zu erfüllen. Help us to be a historical church. Hilf uns, eine historische Gemeinde zu sein. Help us to work with all the other churches in this country. Hilf uns, zusammenzuarbeiten mit allen anderen Gemeinden in diesem Land. We are one body. Wir sind ein Leib. Thank you, Lord. Danke, Herr. We pray for our brothers and sisters. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern. From every church, Lord. Aus allen Gemeinden. We thank you so much. Wir danken dir.